Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Investmentstrategien oder aktuelle Jobs. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E. Moin, moin, Nick. Hallo. Ja, servus, Philipp. Da bin ich ja wieder. Muss ich jetzt eigentlich sagen an der Stelle. Das lasse ich jetzt bewusst weg. Okay, großartig. Unser kleines Sommer-Special. Wir wollen mit euch über die eine oder andere Aktie reden. Wir wollen euch ein bisschen unterhalten und ganz wichtig an der Stelle, das, was wir mit euch besprechen, ist keine Kauf- oder Anlageempfehlung, sondern einfach ein Ideenaustausch. Die von uns besprochenen Aktien oder auch die Daten, die wir liefern, haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität. Es ist mehr ein Gespräch unter Freunden, so wie es immer mal wieder stattfindet. Und alle zwei Tage telefonieren Nick und ich miteinander und dann geht's oft folgendermaßen ab: Sag mal, Philipp, was hältst du eigentlich von? Und dann schießt Nick auch schon los und dann hauen wir uns hier die Aktienideen um die Ohren. Und heute ist meine Folge, Nick. Ich freue mich. Und ich möchte dich gerne zu Beginn einmal fragen, Nick, was hältst du eigentlich von PayPal? Ja, PayPal. Also finde ich spannend, dass du die erwähnst. Privat bin ich auf jeden Fall ein Freund von PayPal. Ich nutze PayPal. Ne? Das finde ich auch mal gut, wenn man Sachen so im Alltag ein bisschen erleben kann. Und auch aus der Investmentsicht bin ich ehrlicherweise eher positiv gestimmt. Ich weiß, dass PayPal sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Die waren ja du wirst gleich die Zahlen besser parat haben. Die waren aber vor 2-3 Jahren, waren ja unfassbar hochgelaufen, der Aktienkurs. Ja? Da wurde auch die Fantasie hochgeschraubt, Nummer 1 Zahlungsanbieter. Und das ist ja, wir werden immer digitaler und das wird immer mehr. Und dann hat man das natürlich wieder ins Unendliche hoch potenziert. Mittlerweile stehen sie aber, ich glaube, so ungefähr beim Fünftel der Bewertung wie noch vor 2-3 Jahren und auch ungefähr bei der Hälfte wie vor Corona. Und wenn man sich da mal die Kennzahlen anguckt, also wie gesagt, du wirst gleich die Zahlen haben, aber umsatzmäßig, die haben sich bestimmt verdoppelt oder dreifacht seitdem. Die wachsen immer noch mit um die 10% pro Jahr, haben jetzt auch einen neuen CEO. Also ich glaube, dass das ein Unternehmen ist, also ich gucke jetzt mal gerade KGV, ja, irgendwo bei 14, 15, das ist, also da denkst du eigentlich, das ist so ein alter Konsumgütertanker, der kein Wachstum mehr hat und so vor sich hinschippert. Wenn du dann aber siehst, dass das in einer Zukunftsbranche ein Unternehmen ist, was immer noch führend ist, der immer noch ein gutes Wachstum aufbietet, dann fragt man sich, warum sind die so verhältnismäßig günstig bewertet? Und vielleicht kannst du es mir sagen. Bevor wir uns die Kennzahlen genauer angucken, vielleicht noch mal ganz kurz das Geschäftsmodell. Ich glaube, es ist inzwischen bei jedem angekommen. Die meisten, ich würde mal tippen, jeder Zweite nutzt PayPal. Es ist ein wahnsinnig smarter Zahlungsanbieter. Man kann Geld innerhalb von Sekunden von A nach B transferieren, braucht da keine großartigen Banken im Hintergrund, das geht wunderbar schnell, man kann sich unter Freunden Geld hin und her schieben, man hat es sofort auf seinem PayPal-Konto, man hat einen gewissen Käuferschutz, wenn man irgendwo etwas kauft und dann mit PayPal bezahlt. Es ist für den Nutzer, für uns Verbraucher, im ersten Moment mal kostenfrei. Im zweiten Moment ist es natürlich nicht kostenfrei, weil klar, das Unternehmen zahlt an der Stelle eine Gebühr an PayPal, sonst wäre ja gar kein Geschäftsmodell da. Und die Gebühren, die sind gar nicht so ohne. Und ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt ein Online-Shop und du verkaufst jetzt, keine Ahnung, ein T-Shirt mit dem Gesicht von Nick vorne drauf und du sagst, dafür möchtest du... Bestseller. Ja, eher Ladenhüter. Auf jeden Fall nimmst du dann dafür, keine Ahnung, hast du deine Marge ausgerechnet, dann packst du natürlich die Gebühr, die du am PayPal bezahlen musst, nochmal oben drauf. Und dann ist es das, was letztlich der Verbraucher zu zahlen hat. Und das, was. Aber Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mal online was bestelle, was eben nicht bei Amazon oder Zalando ist, wenn ich sehe, dass dieser Shop dann online PayPal als Zahlungsmittel anbietet, das ist für mich so ein Vertrauensvorschuss. Dann sage das ich doch ist direkt, ja, ja. Genau, das ist ja das, was ich gerade erzählt habe. Die haben es geschafft, so viel Trust auch reinzubekommen, so viel Akzeptanz beim Verbraucher, dass du, wenn du jetzt deine Shirts mit deinem Gesicht vorne drauf online verkaufen willst und du nicht mit PayPal zusammenarbeiten möchtest, dann wirst du einfach weniger Umsatz generieren. Und dann nimmst du es als Unternehmen halt hin, dass du halt PayPal was davon abgeben musst, weil bietest du das nicht an, bist du raus. Es muss einfach ganz schnell gehen. Ähnlicher Bereich ist auch bei Klarna, aber zu anderen Anbietern kommen wir vielleicht nochmal. Aber das ist einfach so dieses Ding, die haben es geschafft, auch die Unternehmen quasi so zu erpressen, in Anführungsstrichen, dass sie an PayPal nicht vorbeikommen, es anbieten müssen, weil sie einfach viel, viel weniger Umsatz generieren. Und das einfach so zur Story, wie das Unternehmen funktioniert. Zu den Zahlen, die sind schon wirklich beeindruckend. Nick hat eben die Reise erzählt von einer Aktie, die unglaublich gut gelaufen ist, total der Highflyer war, vergleichbar auch mit anderen Themen vielleicht, ne? Nicht in dem Ausmaße sicherlich mit Nvidia, aber durchaus auch mit dieser Idee, es kann ja immer nur weitergehen, und dann stellte man als Aktionär irgendwann fest, nee, es geht doch nicht immer weiter, zumindest nicht auf der Aktienseite. Guckt man sich aber die Umsätze an, dann sind die wirklich ja sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wir haben 2023 abgeschlossen einen Umsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 8% im Vergleich zu 2022. Und das ist nicht das erste Jahr und auch das letzte Jahr, wo dieser Umsatz und auch der Gewinn pro Aktie gesteigert wird, sondern das machen sie bereits seit vielen, vielen Jahren. Und was auch interessant ist, in diesem Bereich, wo alle davon geredet haben, auch übrigens unsere Anleger, ne, wenn man sich auch mal so manche Fonds angeguckt hat, die eher auf eine Mastercard und Visa gesetzt haben, wo man sich da manchmal rechtfertigen musste, warum ist da nicht so viel PayPal drin? Interessanterweise, die Old Economy, wie eine Mastercard, eine Visa, ist viel, viel besser gelaufen in den letzten 3 Jahren. Und die Fondsmanager hatten recht mit ihrer Entscheidung, wurden aber, als sie es entschieden haben, dafür oft belächelt. Ja, also man stellt sich ja trotzdem jetzt die Frage, wo ist das Problem mit PayPal? Ne? Also wieso? Es ist erst, das muss man auch nochmal gerade dazu sagen, das ist für mich auch immer, PayPal ist so dieses perfekte Beispiel, das erzähle ich auch immer gerne Kunden, was das, also wie sich dann die Qualität des Unternehmens vielleicht von dem Aktienkurs lösen kann, wenn sich das Wachstum abschwächt. Also wenn wir da mal gucken, vor 3 Jahren hat eine Aktie PayPal 250 Euro gekostet, da haben die weniger Umsatz gemacht und weniger Gewinn als jetzt. Wieso ist die Aktie so viel tiefer, nur ein Fünftel oder ein Viertel steht die? Ja, weil dieses Wachstum, was früher dann so 20% pro Jahr war, jetzt runtergegangen ist auf vielleicht 10% plus Wachstumssorgen, dass es sogar noch weniger wird aufgrund der Konkurrenz. Und dann geht diese ganze Hochrechnung auf zig Jahre, geht dann eben nicht mehr auf. Und das ist so dieses Risiko, wir hatten letztens über Nvidia gesprochen, was ja da auch einfach droht. Das Unternehmen ist top, das wird weiter wachsen, aber es wächst nicht mehr so schnell, wie es aktuell es tut. Und wenn da so ein bisschen mehr Konkurrenz aufkommt, wie auch immer, dann kann auf einmal so eine kleine Delle im Wachstum dazu führen, dass so eine Aktie kollabiert. Also nochmal, 10% Wachstum per anno im Umsatz, da würden 99 oder 95% der Unternehmen von träumen und da würden alle sagen, geil, was für ein tolles Unternehmen. Bei PayPal sind die Leute alle, haben alle, weiß ich nicht, an welche Storys sie da denken, aber das findet irgendwie keiner cool. Und ja, die Frage kann man sich schon stellen, warum ist das so? Ja, the trend is your friend. Also wenn der Markt etwas möchte, dann zahlt er das im Zweifel auch egal, was es kostet. Und wenn der Markt sich davon abwendet, dann geht die Reise genauso in die andere Richtung. Und ich sag dir ganz ehrlich, Nick, ich glaube, der Markt mochte PayPal einfach in den letzten 2 Jahren auch nicht mehr so unbedingt. Klar, du hast mehr Konkurrenz, du hast viele smarte Anbieter, aber ich glaube, es ist vor allem auch eine Sentimentfrage. Also fundamental kann man es ja nicht ganz belegen. Ja, also man muss schon sagen, wir hatten da mal, ich glaube, das hatten wir, wo wir das Gespräch mit Stefan Fritz von Flossbach hatten, da hatten wir mal off the record über PayPal gesprochen. Oder es war mal irgendwie beim Fondkongress, ich weiß jetzt nicht mehr. PayPal hat ein Problem, die waren relativ schlecht gemanagt worden, haben ein paar Fehlentscheidungen getroffen und die haben relativ viel Gehälter mit Aktien ausgeglichen. Also, dass sie quasi nicht Gehälter gezahlt haben, sondern eher Aktien. Was aber nicht unüblich ist im Bereich von Startup und Fintech. Ist es richtig, ja. Ist richtig. Aber die haben es in einem sehr hohen Maßstab, also sehr, sehr viel gemacht und das verwässert so ein bisschen die Bilanz, weil das muss anders bilanziert werden als jetzt, also wenn du sonst 100.000 Euro Gehalt bezahlst, dann sind das Kosten. Das drückt natürlich dann den Gewinn. Bei den Aktienoptionen, die ausschütten, ist das eben nicht so. Und das schönt so ein bisschen die Zahlen. Und die haben es ein bisschen übertrieben. Zumindest war das so der Tenor der Fondsmanager. Und das kommt natürlich nicht so geil an, das muss man schon sagen. Aber ja, irgendwo, ich denke mal, das sind so die üblichen Problemchen, die so die Unternehmen haben. Und dass die natürlich alle ihre Zahlen schönigen wollen, ist auch klar. Aber ist es jetzt so dramatisch, wie es dargestellt wird? Ein Beispiel will ich gerade noch nennen, weil das haben wir, diese Reise, die haben wir auch bei Meta mitbekommen. Meta. Genau, Meta, ex-Facebook und super Wachstumskurve. Und auf einmal war dann die Geschichte so ein bisschen vorbei. Also das ist ja, dann alle laufen in die Richtung und sagen, ja geil, geil, geiles Unternehmen, Instagram läuft toll, toll, toll. Und auf einmal kommt einer auf die Idee und sagt, Moment mal, ist das überhaupt noch so toll? Und Wachstum bei Facebook geht zurück. Und dann hat sich die Story komplett ins Gegenteil gedreht. Ja, Facebook interessiert keinen mehr und Instagram braucht keiner mehr. Wir haben ja bald TikTok. Und dann ist auf einmal die Aktie richtig runtergerauscht, obwohl die Kennzahlen nicht schlechter waren als vorher. Und irgendwann mal sagen die Leute wieder, ach, naja, eigentlich Instagram ist doch ganz gut, jetzt haben wir wieder 0,5% Wachstum, jetzt geht es wieder nach oben, jetzt rennt die wieder nach oben. Also ist es manchmal auch einfach nur verrückt an der Börse, würde ich mal so sagen. Lass uns mal einen Blick auf die Konkurrenten von PayPal, richten. Da ist vor allem ein Anbieter, den du mir auch immer mal wieder berichtest, von deinen Reisen auch zu nennen, natürlich Square, also jetzt Block. Da hast du ja auch, als du in Amerika warst, erzählt, dass Block da wirklich extrem präsent ist. Hier in Deutschland ist Block noch gar nicht so präsent. Weiß nicht, ich kann das natürlich nicht ganz einschätzen, wie die Konkurrenzsituation ist, aber so mal vom Bauchgefühl her, kannst du was berichten? Naja, also die Cash-App vom Block, die gibt es in Deutschland nicht. Ne? Das ist halt wirklich ein USA-Ding. Deswegen kennt das Unternehmen hier kaum einer. Und diese Square Terminals, die gibt es in Deutschland, aber wirklich, das ist eher die Ausnahme, würde ich fast sagen. Ja? Also die Square Terminals heißt halt, du bist ein Blumengeschäft und du hast halt so ein Gerät, worüber du dann abbuchst beim Verbraucher. Oder wie muss ich das verstehen? Genau, das ist quasi der Offline-Hard-Zahlungsabwickler. Ja, ne? Okay. Also, und diese Unternehmen wie auch PayPal, aber auch Block, die wollen halt beides. Ne? Die wollen, dass du sowohl deinen Online-Shop damit betreiben kannst, Zahlungsabwicklung machen kannst, aber auch, wenn du dann wirklich deinen Laden vor Ort hast, dass das dann über das gleiche System laufen kann. Okay, ja. Weitere Konkurrenten haben wir Stripe, Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay. Gerade bei Amazon, Apple und Google Pay sind wir natürlich auf Plattformbasis. Also wenn man schon bereits bei Amazon ist, bietet sich das ganz gut an. Wenn man Nutzer von einem Apple ist, dann bietet sich auch Apple Pay an. Aber auch dort kommst du immer an eine gewisse Grenze, wo PayPal aus meiner Sicht viel, viel offener ist, viel weniger eingeschränkt, weil da ist es ja egal, welches Device du nutzt. Das ist ja genau der Punkt, ne? Also ich finde, das ist schon die Story. Das wird die Hauptstory sein, warum die Aktie nicht läuft, weil diese Angst da ist, dass die großen Apple und Amazon denen den Rang ablaufen. Gefahr ist absolut da. Aber ganz ehrlich, guckt euch auch mal zum Beispiel eine Spotify an. Also Streamingdienst, Musikstreamingdienst, da haben auch alle gesagt, es gibt ja Amazon Music und Apple Music und die Leute, keiner will Spotify. Aber manchmal findest du die Leute einfach besser, bei jemand zu sein, wie du es schon selber sagst, der eher unabhängig ist, ne? Der hat mit diesen Großkonzernen eigentlich da nichts zu tun, sondern die machen ihr eigenes Ding und ein Stück weit auch dieser First Mover und eine gewisse Marke und ich sage mal, ich bin selber großer Spotify-Fan, ich könnte Amazon Music umsonst nutzen, weil ich Prime-Mitglied bin, habe aber Spotify und zahle dafür, weiß nicht, 15 Euro im Monat. So, und also nur weil es da die großen Konkurrenten gibt, heißt es auch nicht, dass die einen zerstören. Und am Ende, muss man ja auch sagen, ist der Markt so fett, dass da natürlich auch mehrere überleben können. Wir sehen es ja auch bei den Streaming-Anbietern, was jetzt Filme und Serien angeht. Ja, gerade bei Zahlungsanbietern ist natürlich die Angst groß, dass auch dort the winner takes it all Prinzip irgendwann ist, ne? Also ja, aber jetzt, soll ich dir mal was sagen? Das hast du eben noch nicht erwähnt. Also es gibt, zu PayPal gehört erstens auch noch Venmo, das ist ja in den USA eigentlich die viel mehr genutzte Zahlungs-App, aber was ich viel spannender finde, zu PayPal gehört auch Braintree und die machen diese Zahlungsabwicklung im Hintergrund und die arbeiten zum Beispiel mit Apple und Amazon zusammen. Also das heißt, wenn du irgendwo auf einer Website bist und sagst, ich möchte für meine Kunden alle Zahlungsanbieter anbieten, ich möchte ja nicht nur PayPal anbieten, dann ist Braintree sozusagen der Abwickler ganz im Hintergrund, der diese ganzen anderen Zahlungsanbieter alle mit anbietet und dann natürlich auch einen Kickback bekommt, also selber sich auch ein bisschen Marge einsteckt. Und in dem Fall ist es PayPal dann egal, ob du dann mit Amazon Pay oder mit Apple Pay oder sonst wem bezahlst. Und das wird, finde ich, immer noch so ein bisschen, wie ich sagen, unterschätzt, aber vielleicht nicht ganz so gesehen, dass die da einfach ein Standbein haben, was tatsächlich auch zukünftig ziemlich interessant werden könnte. Dazu der absolute Trend von bargeldlosen Zahlen. Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß sprechen. Selbst hier in Deutschland ist es inzwischen angekommen. Und wir hängen da ja international schon noch ein bisschen hinterher. Also PayPal, wahnsinnig spannendes Unternehmen. Dazu sind sie natürlich jetzt auch dabei, so ein bisschen den Wachstum anders als in der Vergangenheit auf preisgetriebenen Wachstum zu setzen, sondern sie wollen natürlich auch ihre Produkte, Angebote verbessern, entwickeln und auch dort innovativer werden. Ich glaube, pack zwei Trends zusammen und du hast eine tolle Story. Auch das passt hier bei PayPal, nämlich Dienste im Bereich Krypto, wollen sie natürlich auch vorantreiben. Das wird ganz spannend zu beobachten sein, denn wenn es dort jemand hinbekommt, wirklich auch nochmal für den Endverbraucher, das alles ein bisschen griffiger zu bekommen, ein bisschen einfacher, schneller auch zu bekommen und auch in kleineren Stückelungen, dann hast du natürlich nochmal einen Riesenmarkt an Interessenten, die du dann erschließt. Ne? Also das ist im Prinzip das, die Geschichte zum Thema PayPal. Auch weiterhin gucken wir uns den Kurs an. Wir sind jetzt hier Anfang August, das muss man mal dazu sagen. Vielleicht mit um die 60 Euro bewertet, auch gerade ganz spannend. Weit weg vom All-Time-High, Interessenkonflikt. Ich habe jetzt meinen Fuß reingetan. Ich weiß gar nicht, Nick, ich glaube, du bist schon länger investiert. Also wir haben immer mal über PayPal kurz geredet. Bist du es noch? Kannst du es sagen? Ich war vor ganz vielen Jahren, also vor Ewigkeiten mal im PayPal drin, war irgendwann mal rausgegangen. Wurdest du ausgestoppt oder hast du selbst gesagt, reicht nicht? Nee, das war einfach, also man muss ja erstmal, um vielleicht so das Ganze nochmal einzusammeln, ihr kennt das oder die uns wirklich länger verfolgen, die wissen das, wir haben beide so unser Grunddepot, das ist so unsere Basis, das sind unsere Fonds und da würde ich nämlich gleich auch nochmal drauf eingehen und da bin ich sicher auch in PayPal investiert, halt über die Fondsmanager. Ja, klar. Und dann ist es so, dass wir natürlich so eine Art Venture-Depot haben, wo wir auch immer mal sagen, wir haben einfach witzige Ideen. Ja, man könnte auch schon fast sagen, Adventure-Depot. Ja, genau. Aber wo man einfach sagt, ich bin von irgendwas überzeugt und PayPal war für mich wirklich ein Überzeugungskauf damals. Die waren dann irgendwann sehr heiß gelaufen, auch von der Bewertung, da habe ich mich getrennt. Das war auch im Nachhinein ganz gut. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es aktuell wieder wirklich spannend von der Bewertung. Trotzdem muss man auch da sagen, ich habe es in der letzten Folge Thema Cybersecurity erwähnt, es ist trotzdem nicht ganz einfach, wirklich zu entscheiden, wie sieht es im Hintergrund aus und wer ist das vielleicht auch technisch der Beste von denen. Und deswegen, und so mache ich es bei mir auch persönlich, überwiegend, wenn ich in diesen Bereich investieren will, mache ich auch das über einen Fonds, weil da weiß ich einfach, erstens, da kaufe ich den gesamten Markt und ich glaube an den gesamten Markt und da muss ich mich jetzt nicht ständig damit auseinandersetzen, ob der eine jetzt hier was richtig macht und da was richtig macht. Und wenn ich mir mal als Beispiel, ne, denn von Fidelity Global Finance Services Fonds angucke, der hat diese ganzen Unternehmen, unter anderem wie auch PayPal oder Mastercard und so weiter mit drin und der hat in den letzten 10 Jahren sich um 157% entwickelt. Ganz ehrlich, das ist eine Durchschnittsrendite von über 10%. Mir reicht das. Ne? Das ist ja auch mal die Frage, so die man sich stellen muss. Du bist so bescheiden. Ich bin so bescheiden. Ja, ich finde immer, aber ja, das ist ja, muss man ja auch mal sagen, Leute, setzt euch mal hin, ich sage das, glaube ich, jede dritte Folge, aber rechnet euch mal einen Sparplan aus oder eine Einmalzahlung auf 30, 40, 50 Jahre, je nachdem, wie lange ihr noch irgendwie leben und arbeiten wollt und hinterlegt die mal mit 10% per anno. Da kommt ihr vor Freude nicht ins Schlaf, wenn das später bei rumkommt. Da kannst du wirklich, wirklich, wirklich dir ein Vermögen mit aufbauen und das ist immer das, was ich sage, da weiß ich nicht, ob ich jetzt mir die Mühe machen muss und das Risiko eingehen muss, vielleicht dann doch irgendwo noch richtiger zu liegen und noch ein paar Prozent mehr zu bekommen. Aber das Spielchen, das kennt ihr ja trotzdem, wenn man irgendwo überzeugt ist oder vielleicht einen tieferen Einblick hat und sich einfach aus Leidenschaft auch damit sehr intensiv beschäftigen möchte, kann man sowas natürlich auch über Einzelaktien machen, sollte man dann von den Summen vielleicht ein bisschen dosieren. Dann ist eine PayPal vielleicht gerade interessant, hatten jetzt gerade auch gute Quartalszahlen, aber wer sagt, der Markt ist super, ich will mich nicht auf einen festlegen, kann man zum Beispiel den Fidelity Global Finance Services dafür ganz gut nehmen. Ich finde es cool, dass wir auch immer noch mal so eine Fondsidee dazu packen. Ich finde persönlich aber, gerade wenn ihr euch überlegt, in den Fidelity Global Finance zu investieren, nehmt euch die Zeit oder holt euch Unterstützung und guckt euch euer Gesamtdepot mal vorher an, weil das Thema Zahlungsanbieter oder überhaupt der ganze Bankensektor, der ist in aller Regel in den großen Fonds, die ihr vielleicht schon habt, schon mit wahrscheinlich einem Viertel abgebildet. Also das bedeutet, wenn ihr jetzt einen weltweit investierenden Aktienfonds zum Beispiel habt oder einen ETF oder wie auch immer, dann würde ich mal ein Ei drüber schlagen, dass ihr mit 25% den Finanzdienstleistungssektor bereits drin habt und packt ihr den noch dazu, holt ihr euch ein Ungewicht rein. Nick, du guckst gerade ein bisschen skeptisch. Meinst du, das ist zu viel? Ja, also die 25% sind sicherlich nicht, aber denn das vom Prinzip, also ist ja auch eigentlich jetzt nicht wichtig, wie viel Prozent. Das Prinzip, was du sagst, finde ich halt auch genau richtig. Wir reden immer von diesen, hier noch eine Branche mit rein und da, am Ende muss man das gar nicht machen. Wenn man einen Aktienfonds hat, der einfach auf die qualitativ besten Unternehmen setzt, dann wird der die qualitativ besten auch Finanzdienstleister und auch Cybersecurity-Unternehmen drin haben. Also wenn ich jetzt hier an Threadneedle Global Focus oder Flossbach Global Quality denke, die haben eine Visa und eine Mastercard mit drin. Ja? Die haben auch dann eine Fortinet oder Palo Alto Networks mit drin. Also Deswegen ist es ein Stück weit Spielerei. Wir machen den Hinweis mit den Fonds hier auch nur deshalb, wenn jetzt wirklich jemand sagt, das ist ein Thema, da möchte ich ein bisschen übergewichten, wollen wir einfach die Alternative zu einer Einzelaktie geben. Aber am Ende muss das natürlich jeder für sich selber irgendwie entscheiden. Ich korrigiere auf 15% runter. Okay, 25 war zu viel, du hast recht. Ja, jetzt habe ich gedacht, das ist der Stieglitz hier, was er fällt mir in die Parade. Aber finde ich ja gut, das macht ja auch Spaß. CT Global Focus hat 15%. Den Flossbach, den gucke ich mir auch gleich mal an. Aber du kannst mal in der Zwischenzeit mal dein Votum abgeben. Ihr kennt das Zahlen 1 bis 3 Verkaufskandidat, 4 bis 6 halten, 7 bis 9 Kaufkandidat. Nick, wo steckst du die PayPal ein? Und ich gucke hier neben bei Flossbach von Stolko Quality. Ja, also wie gesagt, PayPal, also natürlich keine Anlageempfehlung und das heißt auch nicht, dass ich es dann mache, aber wenn man sich für dieses Geschäftsmodell interessiert und sich damit ein bisschen beschäftigt, dann finde ich es interessant, gerade auf dem aktuellen Stand. Ich finde den neuen CEO wirklich spannend. Ich habe das Gefühl, dass sie einen ganz guten Plan haben, dass sie vielleicht auch aus ein paar Fehlern gelernt haben und aufgrund der günstigen Bewertung sage ich irgendwas zwischen 7 und 8. So, 25% Flossbach von Scheuch Globo Köln, bam! So, also was ist los, Stieglitz? So ein bisschen bin ich auch noch on fire hier. Gespannt. Finanzdienstleistungssektor, 24,6% im Global Quality von Flossbach. Ja, jetzt muss man es ja ein bisschen relativ, also wir reden jetzt über Zahlungsanbieter, ne? Finanzdienstleistungssektor, das ist ja nun mal auch Versicherung und schieß mich tot, ne? Also ja, aber gut, ja, wenn du den davor hast von Fidelity, der hat ja auch alles an Versicherern dabei, der hat auch Berkshire Hathaway dabei, also ist ja auch im Bereich Versicherung, ja, Wells Fargo und so weiter. Also, so. Das stimmt. Wir haben beide recht. Genau, wir haben beide recht. Und ich habe Rechte. Von mir aus. Nein, Quatsch, alles gut. Ich habe gar nicht zugehört. Was hast du jetzt gesagt? Welche Zahl gibst du ab? Entschuldigung. Jetzt irgendwas zwischen 7 und 8. Super, wie schön du mir zuhörst. Zwischen 7 und 8. Zwischen 7 und 8. Ja, pendel ich mich auch ein. Also am Ende sind wir dann doch versöhnlich und nehmen uns in die Arme. Auch bei mir ist es eine 8. Und von daher, da sind wir doch auf Kurs. Spannende Geschichte, PayPal. Das war unser kleines Sommer-Spin-Off zum Thema PayPal und wir hoffen, dass euch das gefällt. Die nächste Folge ist quasi schon in der Pipeline und die hat der Stieglitz wieder und ich freue mich, was er zu bieten hat. Und ihr Lieben, passt auf euch auf, genießt den Sommer und passt auf euer Geld auf. Wir horchen uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.